Und da ist sich jeder im Lande über eines ganz gewiss. Jeder Journalist, man lernt es auch schon im Sozialkundeunterricht, weiß, dass Gleichschaltung und Staatspropaganda ungefähr das Gegenteil von Pressefreiheit ist. Es gibt für diese Meinung auch eindeutige Belege. Bei uns gibt es schließlich eine Meinungsvielfalt. Das sieht man schon an dem Blätterwald, der an jedem Kiosk zu besichtigen ist. Und außerdem ist es geradezu die berufsmäßige Aufgabe jedes Journalisten, eine ganz eigene Meinung zum politischen Geschehen zu haben und seiner Leserschaft mitzuteilen. Das Sonderbare an diesen Argumenten dagegen, dass Pressefreiheit dasselbe ist wie Staatspropaganda, das Eigentümliche an diesen beiden Argumenten, Meinungsvielfalt und eigene Meinung, besteht darin, dass der Inhalt von diesen vielen Meinungen, von den vielen und eigenen Meinungen gar nicht betrachtet werden muss, um zu dem Urteil zu gelangen, dass hier keine Parteilichkeit für den Staat das eindeutige Prinzip der deutschen Presse ist. Viele Meinungen ist ja überhaupt kein Gegensatz dazu, dass sie die Meinungen ihrem Inhalt nach ziemlich gleich sein können. Und dass sich ein Journalist eine eigene Meinung macht, ist auch kein Gegensatz dazu, dass der Inhalt dieser Meinung staatstreu doofer Senf ist. Ich soll also heute mal an einem Fall, nämlich an einem besonders widerlichen Fall, der die letzten Tage die Zeitungen beherrscht hat, nämlich dem Tag für Afrika, die Berichterstattung und Kommentierung davon, an diesem Fall soll mal analysiert werden, was an diesem Gegensatz von Staatspropaganda und Pressefreiheit dran ist. Eins weiß man auch noch aus dem Sozialkundeunterricht. Sehr wichtig ist für einen verantwortungsvollen Journalisten die Unterscheidung zwischen Nachrichten in seiner Zeitung vom Kommentar in seiner Zeitung. Das wird auch in fast allen Zeitungen der Form nach auseinandergehalten. Da gibt es also extra Kommentarseiten, extra Nachrichtenseiten. Manchmal werden die Kommentare anders gesetzt, also kursiv gesetzt, und das andere normal. Jeder Journalist muss darauf aus sein, diesen Unterschied zu machen zwischen Nachricht und Kommentierung dieser Nachricht. Und zwar heißt das Urteil, dass die Nachrichten, das sind die Sphäre, wo es um objektive Berichterstattung über Ereignisse geht, und die andere Abteilung, Kommentierung, da kommen halt bloß die subjektiven Meinungen des Journalisten zu Wort. Die Unterscheidung gibt es sehr wohl, Nachrichten und Kommentierung. Ich möchte aber erst einmal die Behauptung beweisen, dass der Unterschied nicht der ist von objektiv zu subjektiv, sondern ganz ein anderer. Dafür stehen auf dem Zitatezettel jetzt ein paar Nachrichten, wie sie so oder in ähnlicher Form in den letzten Tagen in der Zeitung zu lesen waren. Ich meine jetzt die ganze erste Spalte, die unter dem Weizsäcker Damm gegen den Hungerbauern drin steht. Da wird erst einmal, davon gibt es gleich noch Zitatenblatt. Da wird also erst einmal von einem Engagement der Politiker für die Hungernden berichtet. Und das ist auch das Einzige, was da die Form des Berichts hat. Dieses spezifische Engagement ist richtig berufseigen, spezifisch für die Politiker, besteht darin, dass man anderen Leuten den Ratschlag gibt, was springen zu lassen. Und das ist das Einzige, was in den Nachrichten, in allen 5 Zitaten, die da untereinander stehen, berichtet wird. Also Weizsäcker macht einen Appell an die Bevölkerung, unten der Strauß, genau dasselbe. Was hört man sonst noch? Man hört, dass es dem Weizsäcker um Menschlichkeit geht. Er will einen Damm der Menschlichkeit gegen den Hunger bauen. Verdächtig könnte einem das schon werden darin, dass er 5 Zeilen weiter im selben Absatz, also immer noch das erste Zitat, schon mal die Menschheit unterscheidet in unschuldige Opfer und andere. Genauso der Strauß beteuert, dass die Spenden, zu denen er aufruft, garantiert Leuten zukommt, die ohne eigene Schuld irgendwo hineingeraten sind. Das ist eine eigentümliche Sache. Dann macht man im Rahmen der Menschheit, also im Rahmen aller Menschheit, macht man erst einmal einen Unterschied auf zwischen Unschuldigen und Schuldigen, misst also die Leute in allen Weltgegenden an einem Rechtsmaßstab, will die eine Hälfte der Menschheit betreuen und macht es im Namen der ganzen Menschheit. Es ist also so, dass man sich schon mal als Politiker in der Zeitung herausnehmen darf, im Nachrichtenteil sein Geschäft unter einem schönen Titel zu führen. Ansonsten hört man in die Zitate, dass der Hunger in Äthiopien nach Auffassung von Weizsäcker so etwas wie ein Naturereignis ist. Das ist von großer Katastrophe die Rede. Man soll sich wie dumm zu dem Ereignis stellen, so als ob es auf der ganzen Welt keine Naturbeherrschung gäbe, so als ob man immer noch in der Steinzeit wäre, wo einem jeden Tag der Himmel, wenn es der so wollte, auf den Kopf gefallen ist. Also man soll sich wie dumm zu dem Ereignis stellen, so als wäre das einfach irgendwie in der Welt, man wüsste nicht warum, es gäbe auch gar kein Warum. Zu dieser dummen Stellung fordert der Weizsäcker auch noch auf, er sagt, Selbstkritik und Kritik ist an dieser Stelle überhaupt nicht angebracht. Und jetzt werden die Betroffenen aufgeführt. Das erste Mal der Bundestag betroffen von dieser Naturkatastrophe. Da steht es im dritten Zitat, der Bundestag sei bestürzt über die katastrophalen Ausmaße der Hungersnot in Afrika. Also man hat es erstens mit einer Naturkatastrophe zu tun im Fall der Hungernden in Afrika. Zweitens sind die Betroffenen die Politiker hierzulande. In denselben Zeitungen kann man am selben Tag manchmal noch Berichte darüber lesen, dass dieselben Leute, die da im Bundestag bestürzt sind über die Hungerkatastrophe, die also sich hier als Betroffene vorführen, dass die Kreditbeschlüsse in die Welt setzen, die so ausschauen, dass beispielsweise Tunesien und Marokko, war das letzte eindeutige Beispiel, dass Tunesien und Marokko nur weitere Kredite aus dem Westen bekommen, wenn sie die Preise der Grundnahrungsmittel erhöhen. Am nächsten Tag steht dann in der Zeitung, Hungeraufstand in Tunesien und Marokko ausgebrochen. Also dieselben Leute, die sowas ins Werk setzen, wie da in Afrika, die führen sich hier als Betroffene vor. Und zweitens gehört auch zum Repertoire des Politikers, sich so darzustellen, hat man damit sich selbst ermächtigt, seine Zuständigkeit für die da unten anzumelden. Als derjenige, der jetzt was da drunten zu reparieren hat. Da oben steht es beim Weizsäcker. Da gibt es also Probleme in Afrika und dem ist nichts selbstverständlicher, als dass die in Europa gelöst werden. Das Umgekehrte, dass vielleicht die Probleme in Afrika, wenn man es schon so nennen will, dass die durch irgendwas, was in Europa passiert, erst einmal in die Welt gesetzt werden, den soll man sich verbieten. Man soll nur den umgekehrten Schluss ziehen. In Europa sitzen auf jeden Fall diejenigen Leute, die das Problem mit dem Hunger in Afrika zu lösen haben. Was ist noch in den Zitaten enthalten? Ja, der Warnke, den muss ich noch anführen, der kommt im vierten Zitat vor. Der macht nochmal so etwas Ähnliches wie der Weizsäcker oben mit dem Menschlichkeitsgetue. Da hat sich also der bundesdeutsche Staat extra die Äthiopier als besonders bemitleidenswertes Volk herausgesucht, dem man helfen muss, weil da weiß man, dass dort ein sowjetfreundliches Regime herrscht und dass dort die Rebellen vor allen Dingen in der Klemme sitzen und verhungern. Also er als Politiker macht diesen Unterschied auf, er sucht sich diejenigen raus, wo man mit der Hungerhilfe auch noch den Widerstand gegen ein Sowjetregime nachhelfen kann. Und dann sagt der Warnke dazu, der Hungertod frage nicht, ob Regierungstruppen oder Aufständische ein Gebiet kontrollierten. Die Hilfe frage auch nicht danach. Man wolle Leben retten und nicht Partei ergreifen. Also er macht den Unterschied auf, will bloß Rebellen gegen die Sowjetunion ernähren und beschwert sich dann bei der Regierung in Äthiopien, dass die den Unterschied aufmacht und Unterstützung von ihren Rebellen nicht zulassen will. Ja, so viel mal zu den Nachrichten. Das ist also alles andere als objektiv, sondern in den Nachrichten ist für deutsche Politiker Platz, die ihrem Geschäft gemäße und ihnen angenehme Deutung ihres Geschäfts vorzutragen. Der Journalist macht also mit seiner Unterscheidung Nachrichtenkommentar erst einmal Unterscheidung auf zwischen: in den Nachrichten darf der Politiker seine Sichtweise darstellen, da ist eben, fällt ihm auf, dem Journalisten, dass das die maßgeblichen Leute auf der Welt sind, die nicht nur eine Meinung haben, sondern auch noch die Macht, ihren Standpunkt durchzusetzen. Es ist also sowas, die erste Abteilung Nachrichten wie, hat die Funktion, dieselbe Funktion, wie wenn der Bundeskanzler sich einen Sprecher im Bundeskanzleramt anschafft. Dort werden die Beschlüsse verkündet und die offiziellen, von Politikseite offiziellen Ideologien verbreitet über diese Beschlüsse. Die Nachrichtenabteilung in der Zeitung gibt also erst einmal Gelegenheit zur Selbstdarstellung der Politiker. Die nehmen die auch gerne wahr und deswegen kommt es zu so Nachrichten wie die da unten, der Bundeskanzler gab 3 blaue. Da geht es also die ganze Zeit darum, dass der tatsächlich 300 Mark gespendet hat. Das einzig Interessante, also ich mache mich jetzt nicht über Geschmacksfragen auslassen, weil das ja in der Presse schon passiert. Das einzig Interessante ist eigentlich, wenn man sich überlegt, wie so eine Meldung zustande kommt. Der Bundeskanzler, der muss von dem Aufruf des Bundespräsidenten so ergriffen gewesen sein, dass er tatsächlich 300 Mark aus der Tasche gezogen hat. Und dann muss ihn das Ganze so erstaunt haben, dass er die Öffentlichkeit darüber informiert hat, dass er jetzt 300 Mark spendet. Und den Journalisten war das tatsächlich nicht so blöd, in ihre Zeitung reinzuschreiben. Die haben ihm also tatsächlich den Gefallen zu tun, sich als ein guter Mensch darzustellen. Solche Nachrichten, läuft alles noch unter Nachrichten, nehmen also den Charakter von Werbeanzeigen für die Person des Politikers an. Mit dem Unterschied natürlich, dass für 300 Mark kriegt man keine Werbeanzeige in die Zeitung, so große. Das war auch der einzige. Auf der anderen Seite ist jetzt auch schon was klar, was die andere Abteilung Kommentare ist. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die Meinung des Journalisten irgendwie subjektiveren Charakter hat, wie die Ansicht des Politikers über sein Geschäft. Sonst ist erst einmal, wenn der Journalist das Verhältnis Objektivität-Subjektivität aufmacht, klargestellt, dass der Journalist in seinen Kommentaren, also in seinen Urteilen, die er über das Geschäft der Politiker fällt, dem Geschäft der Politiker großen Respekt zollt. Er sagt nämlich, das ist bloß meine Meinung, was jetzt im Kommentar drin steht. Das ist also der ganze Ausgangspunkt zu dieser Trennung, dass in den Zeitungen über diese Trennung eben nur Meinungen, bloße Meinungen, sich relativierende Meinungen, nicht ernst genommen werden wollende Meinungen hineingeschrieben werden. So viel Respekt hat der deutsche Journalist vor dem Politiker. Jetzt gehen wir mal die Kommentarseite inhaltlich durch. Das ist also auf dem, es geht 7., 8., 9. Zitat geht es jetzt weiter. Die Bild-Zeitung sagt, so ein buntes Spektakel gab es noch nie. Dann haben die Stars für Äthiopien gesammelt, alles ohne Gage. Wäre ja noch schöner, wenn die eine Gage fürs Sammeln kriegen. Alles ohne Gage für einen guten Zweck. Der Süddeutsche Mensch sagt, der hat ein peinliches Gefühl bei dem Ganzen, ist anders, das Mitleid und Mitgefühl nicht zu organisieren. Und unten kommt er zu dem Resultat, jede Mark ist notwendig und für einen guten Zweck gespendet. Dann brauche ich noch den Spiegel, der schreibt, das Spektakel gilt einem guten Zweck. Und dann kommt, dass er das Ganze für schlecht inszeniert sieht, Seelenmassage aus humanitären Gründen und dass man so die Ursachen des Hungers in der dritten Welt wohl nicht beseitigen kann. Da besteht also erst einmal, wir sind jetzt in der Sphäre, wo das Tun der Politiker beurteilt wird. Und das erste Resultat sticht in die Augen, man ist sich einig mit denen. Ein guter Zweck, den da die Politiker in die Welt gesetzt haben, für den sie agitieren gehen. Sogar die Taz, die hier nicht zitiert ist, hat es aufgenommen, das mit dem guten Zweck. Und der ist nicht mal verdächtig vorgekommen, dass der Strauß zu den Spenden zum Spenden aufgerufen hat, der war allerdings auch dieses Getue, das ganze Getue und Inszenierung war der peinlich und deswegen hat sie aufgerufen, man sollte einen Tag vorher spenden, also nicht am 23., sondern am 22. Also man ist sich einig darin, dass diese Sammelaktion einem guten Zweck dient. Da muss man jetzt mal was dazu sagen. Man soll sich nämlich erst einmal soll niemand damit daherkommen, dass es da tatsächlich ein guter Zweck wäre, wenn die Hungernden endlich was zum Essen kriegen. Weil darum ging es nämlich überhaupt nicht bei der ganzen Spendenaktion. Das Lustige ist, dass das die Zeitungen selber darstellen, dass es um dieses überhaupt nicht ging. Da wird auf der einen Seite klargestellt, eine Stelle habe ich schon vorgelesen, der Spiegel, der glaubt nicht dran, dass man die Ursachen des Hungers so beseitigen kann. Da wird auf der einen Seite klargestellt, und zwar schon in den Spendenaufrufen, dass die Spenden natürlich nie und nimmer den Erfolg haben können, den Hunger zu beseitigen. Das ist durch die ganze Presse wird es berichtet. Auf der anderen Seite, am Tag nach der Spendenaktion, überall in der Presse wird berichtet, dass das ein Riesenerfolg war. Wie geht denn das zusammen? Also wenn es um die Hungernden ging, dann könnte man wahrscheinlich nicht die Aktion als Riesenerfolg feiern, wenn gleichzeitig klargestellt wird, dass die Hungernden weitergibt und weitergeben wird. Man muss also denjenigen, und das sind die Politiker und die Journalisten, immer noch in einem Topf, die Spendenaktion als Erfolg feiern und gleichzeitig darstellen, dass sie den Zweck, die Hungernden auf der Welt zu beseitigen, den muss man schon eben dies abnehmen, dass der Erfolg der Spendenaktion eben darin besteht, was die als Erfolg feiern. Dafür stehen die Zitate, die ersten zwei auf der nächsten Seite, das ist bei euch. Genau, 10.11. Das erste stammt von einem Fatzler, das heißt, die Freigebigkeit so vieler Bürger zeugt von ihrem tätigen Mitleid und er widerlegt die These von der hartherzigen, nur an der Mehrung ihres materiellen Wohlstands interessierten westdeutschen Gesellschaft. Man muss sich nur mal fragen, wer die These in die Welt gesetzt hat. Das ist ja schon wieder der Fatzler. Jeden Tag steht diese These in allen Kommentaren drin, dass der Bundesdeutsche ein dermaßener Egoist ist und nur auf seinen materiellen Wohlstand schaut. Die predigen also von vornherein in der Form der Beschimpfung eigentlich gewöhnlich, dass der Mensch ein Egoist ist und nicht opferbereit ist. An dieser Stelle sagt er jetzt, die These ist widerlegt. Warum? Ja, weil endlich sich einmal diese Form der Opferbereitschaft, die er sich immer schon gewünscht hat, mal in organisierter Form aufgetreten ist. Der Spiegel weiß so Ähnliches zu berichten. Die Spendensammler freilich wissen, dass der Griff zur Brieftasche den Bundesbürgern durchaus geläufig ist. Die Spendenbereitschaft der Deutschen, lobt Welthungerhilfersprecher Holger Baum, ist vorbildlich. Mit 3,5 Milliarden Spendenmark im Jahr stehen sie weltweit mit an der Spitze. Dann berichtet er noch, dass die sogar noch vor den Holländern als die Deutschen wirklich prima in Sachen Opferbereitschaft. Wenn das der Erfolg der ganzen Spendenangelegenheit ist, dann soll man eben auch so festhalten als ihren Zweck. Es ist also so, wir haben vorher schon in den Politikerzitaten gibt es auch so eine Stelle, natürlich freuen sich Politiker drüber, also die Herrschaft freut sich natürlich drüber, wenn ihr Volk opferbereit ist, weil sich dann leichter alles mit ihnen anstellen kann. Das ist für einen Journalisten eine selbstverständliche Sache, dass man diesen Zweck mit den Politikern teilt. Der Rest der Zitate auf dem Blatt steht erst einmal für die eigentliche Aufgabe des Journalisten, den Menschen mit einem geschlossenen deutsch-nationalen Weltbild zu versorgen. Da gehört jetzt dieses neue Ereignis, in unserem Fall das Spendenereignis, gehört nach allen Seiten hin gedreht, gewendet, vor die Sorgen gestellt, die ein Deutscher normalerweise hat, wie er sich die Welt immer schon gedacht hat. Also Einordnung dieser Spendenaktion in das bestehende deutsch-nationale Weltbild. Und dieses Weltbild hat drei Abteilungen. Das erste heißt wir Deutschen, das zweite die Russen und das dritte der Neger. Wir Deutschen, wir haben zum Beispiel eine Bundeswehr, hat der Spiegel wieder mal entdeckt an Äthiopien, dass Äthiopien eine prächtige Gelegenheit ist, endlich einmal die Bundeswehr als ein menschenfreundliche Angelegenheit darzustellen. Da wird also ein Bericht, der wirklich rührend ist, vorgestellt. Da geht los, fern der Heimat hockt die Bundeswehr in Äthiopien. Dann fliegen sie mit einem Flugzeug über die Wüste, mit Sonnenuntergang, ist also richtig gefühlserregend alles. Soldaten sind auch Gefühlsmenschen. Dann leiden die Soldaten furchtbar drunter, was die da unten für Schreckliches sehen, fühlen sich immerzu in ihrer Hilfsbereitschaft von der äthiopischen Regierung beschränkt. Und unter anderem kann man eben auch solche Späße lesen, wie ich da abgedruckt habe. Hin und her gerissen, Spiegel, ja, hin und her gerissen zwischen Mitleid und Zeitdruck, versorgen die Flieger die Träger mit Wasser und Keksen und feuern sie zugleich zu mehr Tempo an. Die Antreiberei ist den Soldaten peinlich, doch drumherum kommen sie nicht. Das kennt man ja vom Soldatenstand, dass dem jede Antreiberei fremd ist. Das gehört also in das Kapitel Äthiopien, eine prima Gelegenheit, all das wieder mal in Erfahrung zu rufen und zu loben, was uns Deutschen lieb und teuer ist. Das nächste stammt aus der SZ. Da fällt einem ein, Marktwirtschaft. Marktwirtschaft, wir haben eine und das gefällt uns auch wahnsinnig gut, uns Deutschen, dass wir eine Marktwirtschaft haben. Jetzt gibt es aber Leute, die immerzu den Verdacht ventilieren, das, was da unten passiert an hungernden Negern, das könnte irgendwie seinen letzten oder mindestens einen Grund darin haben, dass wir hier eine Marktwirtschaft haben. Da kommt jetzt in der SZ zu einer sonderbaren Widerlegung. Wer da die Frage nach der Marktwirtschaft stellt, sollte zunächst die Frage beantworten, wo die Marktwirtschaft im EG-Agrarmarkt bleibt. Ohne dessen Überschüsse gäbe es manche Verzerrung im internationalen Handel nicht. Also der letzte Satz stellt erst einmal klar, irgendwie ist das was, also ich mag mich jetzt nicht über Überschüsse und Verzerrung und so unterhalten, irgendwie stellt der letzte Satz doch klar, dass das, was auf dem EG-Agrarmarkt passiert, irgendwelche Einflüsse auf den internationalen Handel hat, und das sagt er deswegen, weil drunten gerade die Neger verhungern. Dann tauft er das Ganze, was da hin und her wirkt, Verzerrung des Marktes. Also das ist nicht eine Wirkung der Marktwirtschaft, sondern eine Verzerrung der Marktwirtschaft, nämlich zuerst auf dem EG-Agrarmarkt und dann passiert die Verzerrung, weil sie dort schon verzerrt ist, im internationalen Handel auch noch. Und was kommt jetzt raus bei der ganzen Betrachtung über die Marktwirtschaft? Ja, dass das eigentliche Sorgenkind, was man in Sachen Äthiopien eigentlich betrachten muss, die Marktwirtschaft ist. Die müsste man nämlich eigentlich vor ihren eigenen Verzerrungen schützen. Das dritte, das habe ich bloß als Kuriosum abgedruckt. Das kann man zum Beispiel auch an Äthiopien machen, dass man vor den schlechten Wirkungen des Kabelfernsehens warnt. Weil wenn wir jetzt schon ein Kabelfernsehen hätten, dann wäre eine solche Einheit, wie sie uns das öffentlich-rechtliche Fernsehen letzten Mittwoch geboten hat, überhaupt nicht mehr möglich. Also das ist die ganze Abteilung, alles was uns lieb und teuer ist, uns Deutschen, das kann man auch an diesem Fall wieder mal prächtig in Erinnerung rufen. Die zweite Abteilung heißt die Russen. Dafür stehen jetzt die Zitate 17 bis 20. Das erste, auch aus der SZ. Ich lese es einmal vor. Dennoch steckt der Westen in einem Dilemma. Soll er sich zum Komplizen eines Regimes machen oder machen lassen, dem Waffen aus dem Ostblock wichtiger sind als Weizen aus dem Westen? Soll er also helfen oder Mengistu mit der Lebensmittelwaffe in die Knie zwingen? Die Frage hat sich von selbst erledigt. Es gibt keine Lebensmittelwaffe. Die Vorenthaltung von Hilfe würde dem Volk mehr schaden als Mengistu. Also muss geholfen werden. Der Wälzer ein interessantes Problem. Der hat sich überlegt, Feindschaft zu den Russen, ja, Selbstverständlichkeit unterstellt, auch gegenüber Staaten, die irgendwie ein wenig was mit Russenfreundlichkeit zu tun haben. Klar, dass man die erst einmal ruinieren muss. Das ist unterstellt bei dem Zitat. Was der sich überlegt hat, ist, ob man die Hilfe, die Lebensmittelhilfe, nicht dadurch am prächtigsten einsetzt, dass man sie der äthiopischen Regierung erst einmal vorenthält. Das ist der Gedanke, Man zwingt den Mengistu in die Knie, menschenfreundlicher Gedanke von einem deutschen Journalisten, man zwingt den Mengistu in die Knie, indem er sein Volk verhungern lässt. Jetzt sagt er aber, jetzt nimmt er aber von diesem Gedanken gleich wieder Abstand, nämlich mit dem Argument, dass das dem Volk mehr schaden würde als dem Mengistu. Das ist also das Argument, Lebensmittelhilfe wird ja im Moment an die Rebellen in Äthiopien geliefert und das ist immer noch das beste Mittel, dem Mengistu wegen Zuständigkeiten abzuknüpfen. Der Spiegel, nächstes, das ist die andere Seite davon. Also oben werden selber weltpolitische Unterschiede aufgemacht, Gegensätze als Ausgangspunkt der Betrachtung. Wir sind die Deutschen und die Russen stören uns da drunten und wie kann man die Russen da drunten irgendwie Zugeständnisse abzwingen, beziehungsweise den Mengistu in die Knie zwingen. Da wird man ist also als Selbstverständlichkeit des Journalisten unterstellt, dass er selber die Betrachtungsweise anwendet, klar sind unsere Feinde die Russen und die gilt fertig zu machen. Im nächsten Zitat genau umgekehrt der Vorwurf, sobald der Gegner diese Betrachtungsweise anwendet. Da heißt es im Spiegelzitat, 3/4 des Hochlands, die von den Rebellen kontrolliert werden, sind für die Nächstenliebe gesperrt. Das ist rührend. Also oben hat man sich selber als eine Partei erklärt und unten sagt man, man selber ist eigentlich nur der Vertreter der Menschen überhaupt und der Feind würde den Unterschied überhaupt erst aufmachen zwischen Rebellen und regierungstreuen Menschen. Also selber darf man also als Journalist, als deutscher Journalist diese Gegensätzlichkeit zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung machen, während das bei dem Feind die eine barbarische Angelegenheit ist, die gegen unsere Nächstenliebe verstößt. Das nächste Zitat stammt aus dem Wochenspiegel. Es ist immer wieder mal fällig, dass der Journalismus einen Übergang macht, der heißt, wir Journalisten sind so ohnmächtig und dann ist dieser Ruf ein einziger Appell an die Mächtigen, doch endlich einmal das zu tun, was derjenige will, wenn er sagt, er wäre ohnmächtig, nämlich seine Macht da drunten spielen zu lassen und ordentliche Verhältnisse einzurichten. Also, Äthiopien ein einziger Anlass dafür, dass deutsche Politiker einen Auftrag kriegen, dort unten Zuständigkeiten zu regeln. Die Taz, die sieht es ziemlich ähnlich, habe ich jetzt bloß die Überschrift zitiert, der ganze Artikel geht in dem Tonfall. Findet die äthiopische Regierung ziemlich unerträglich. Der Wochenspiegel. Das ist so eine kostenlose Zeitung, die jede Woche im Briefkasten liegt. Die dritte Abteilung ist in unserem Fall, also in diesem Fall mit der Spendenkampagne relativ kurz zu erledigen, weil der Schuldige war eindeutig ausgemacht, das waren die Russen. Und deswegen hat der Neger auch nur eine Nebenrolle gespielt in dem Weltbild. Der ist wie immer dumm. Ja, zu dumm eigentlich, als dass man ihm überhaupt helfen könnte. Das sind merkwürdige Leute, diese Neger da unten. Das ist ein typischer Stil, den die SZ immer auf Seite 3 auswälzt, wenn sie über irgendwelche Ausländer herzieht. Da ist er also bei irgendeinem so einem Patriarchen und der hat funkelnde Augen, ist überhaupt ganz anders wie wir Deutschen. Und auch ganz komische Angewohnheit haben die. Das sind zum Beispiel Leute, die ihre Rinder beim Namen rufen. Und weiter unten, also die haben so ein spirituelles Verhältnis zum Rind. Und ganz unten, das kann man noch vielleicht dazu nehmen. Ich stelle sich vor, wie wenn das wäre, wenn er ein Neger wäre. Das wäre nämlich so, das ist ohne Übertreibung, als verlange man von einer Münchner Rentnerin, sie solle harter Zeiten wegen ihren Pudel im Tiegel schmoren. Also das Schlachten der Rinder wäre für die so, wie wenn eine Münchnerin einen Pudel schmoren müsste. Das Ganze, die ganze Abteilung Neger steht also dafür, dass die Journalisten für eine Sorte Aufklärung immer zu Argumente liefern, die heißen, man weiß als aufgeklärter Bürger, sofern man Zeitung liest, worin die ganzen unabänderlichen Gründe bestehen, warum es den Negern so dreckig geht, wie es ihnen geht, nämlich letztlich immer daran, weil es eben Neger sind. Soweit waren wir es. Es ist jetzt in dem Ganzen, was ich berichtet habe, obwohl es eigentlich schon fast drum ist, ist noch kein einziges kritisches Wort, kein einziger Gegensatz zwischen einem Journalisten und einem Politiker vorgekommen. Das Verhältnis ist ein ganz anderes. Das war das Verhältnis zwischen, man teilt den Zweck und macht durch Einordnung dieses neuen Zwecks, was der Mensch in der Zeitung liest, der normale Leser, durch Einordnung dieser Neuheit in das normale Weltbild eines Deutschen, macht man es ihm verständlich, plausibel, einsichtig. Das ist das Verhältnis erstmal bis jetzt gewesen. Jetzt gibt es auch noch kritische Stimmen. Und für das stehen die Zitate 15 und 16. Also jetzt ist das überhaupt das erste Mal im Gespräch, dass ein Journalist sagt, hey Politiker. Da heißt es, an deutschen Spenden wird die afrikanische, also Hybris muss man immer hüten, vor der Hybris muss man sich immer hüten. An deutschen Spenden wird die afrikanische Welt nicht genesen. Die Gefühlsaufwallung muss umgesetzt werden in Politik, soll sie nicht ins Leere laufen. Da ist es schon frappierend, wie unempfindsam sich Bonn demgegenüber zeigt, was die Menschen hierzulande gegenwärtig umtreibt. Und dann unten, wo bleibt der Beitrag der Regierung Kohl zur langfristigen Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika? Die Taz, wieder ganz ähnlich, die Bundesregierung vernachlässigt was. Das ist also immerzu eine Kritik, die eine einzige Aufforderung an die Politik darstellt, eine Kritik an der Politik, die ihrem Inhalt nach eine Aufforderung an die Politiker darstellt, endlich mal ihr Geschäft zu betreiben. Worin jetzt dieses Geschäftebetreiben bestehen soll, nicht einmal das steht in den Zitaten drin. Da steht bloß drin, macht's ihr mal was. Also stärker kann man eigentlich in der Form der Kritik nicht ausdrücken, dass man dem Politiker einen einzigen Freibrief ausstellen will. Er soll sein Geschäft betreiben und man selber will bloß eben dies. Mal ein Wort zum, jetzt sind wir mit den Zitate durch. Mal ein Wort zu dem gängigen Vorurteil, die Journalisten und die Presse hätten in der Bundesrepublik überhaupt in einem demokratischen Staat die Rolle der Kontrolle der Politiker. Also das haut einem richtig, die ganzen Zitate sprechen eigentlich dagegen, da braucht man kaum mehr was dagegen zu sagen. Die Journalisten teilen den Zweck, wollen sie ihrem Volk verständlich machen und soweit überhaupt ein Kritikpunkt aufkommt, besteht er darin, dass die Politiker ihren Freibrief, den der Journalist ihnen ausstellt, nicht genügend ausnützt. Also von Kontrolle ist der Sache nach nichts drin. Ist ja auch absurd. Die Kontrolle der Politik, wie es so schön ideologisch heißt, ist ja auch ein Staatsauftrag, gibt ein Pressegesetz, wo drin steht, die Journalisten haben die Pflicht der politischen Willensbildung. Und insofern, weil es ein Staatsauftrag ist, ist ja der Kontrollgedanke schon von vornherein ganz abwegig. Er hieß ja, also übertragen auf ein anderes Bild, hieß er, die Fahrkartenkontrolleure sind von den Schwarzfahrern erfunden worden. Ist also ganz eine unernsthafte Ideologie, das mit der Kontrolle. Ich fasse das einmal zusammen, das bisher Gesagte. In der Abteilung Nachrichten erfüllt die Presse dieselbe Funktion wie der Sprecher der Bundesregierung. Da kommen maßgebliche Personen und maßgeblich heißt Leute, die mit Macht ausgestattet sind, Leute, die über andere entscheiden können. Solche Leute kommen im Nachrichtenteil zu Wort, da werden ihre Beschlüsse verkündet und gleich die ideologische Deutung, die sie selbst mit diesen Beschlüssen verknüpfen, abgedruckt in Zitaten. Im Kommentarteil, den man ja als Journalist als bloß subjektiv tituliert, werden freie Urteile gefällt über die Politik, allerdings in einer Form, die von vornherein den Charakter des Respekts gegenüber dem hat, was man da von den Politikern und über die aussagt. Es soll also bloße Meinung sein und macht der Journalist selber, wenn er so ein Urteil fällt, darauf aufmerksam, dass er keine Geltung damit beansprucht. Gegenüber denjenigen, die Maßgeblichen sind, das ist die andere Abteilung. Der Durchgang durch die ganzen Zitate hat gezeigt, der Zweck der Regierung wird allgemein geteilt von den Journalisten, der Leserschaft verständlich gemacht und in ein nationales Weltbild eingeordnet. Der Leser hat davon den Nutzen, dass er sich in seiner intellektuellen Heimat, zu der jetzt eine Neuheit dazugekommen ist, war ja etwas Neues, die Spendenaktion, dass er in dieser intellektuellen Heimat jetzt wieder Ordnung geschaffen bekommen hat. Soweit ist also der Ausgangsvorwurf Gleichschaltung und Propaganda gar nicht von der Wahrheit weg. Die Journalisten sind sich mit den Politikern und untereinander ziemlich einig, und zwar auch und zwar eben in einer Propaganda für den Staat. Es gibt jedoch auch Unterschiede zu dem, was mit Gleichschaltung immer gemeint war. Die Unterschiede bestehen, gehen wir nochmal zurück auf den Zitatenzettel. Der Unterschied zum Beispiel, der ganze Unterschied zwischen den Journalisten besteht darin, dass die Bild als Gesamturteil über die Spendenaktion gesagt hat, ein Bundesspektakel für einen guten Zweck. Und dass SZ und Spiegel, diese intellektuellen Blätter, gesagt haben, ein zu Bundesspektakel, aber für einen guten Zweck. Das war der ganze Unterschied, den ich entdecken habe können. Der ist der Sache nach sehr klein, aber für die demokratische Öffentlichkeit eben sehr, sehr wichtig. Es ist ein Geschmacksunterschied. Der Sache nach ist man sich einig, aber man möchte die ganze Sache anders inszeniert haben. Und wegen diesen Geschmacksunterschieden, die es in der Zeitung gibt und die überhaupt den Unterschied der Zeitungen ausmachen, die bedeuten für den normalen Leser und Bürger, dass er nicht einfach die Ansicht des Staatsratsvorsitzenden oder des Führers nachplappern muss, sondern dass er sich tatsächlich zu einer eigenen Meinung entscheiden kann. Und zwar zu derjenigen Meinung, die seinem Geschmack, seinem ganz persönlichen Geschmack am liebsten ist. Wenn er diese Entscheidung für eine Meinung getroffen hat, dann hat er eine eigene Meinung. Und die Wucht, die diese Entscheidung hat, die kennt jeder, der mal einen Menschen mit einer eigenen Meinung kritisieren hat wollen. Da wird nämlich wie der Teufel darauf beharrt, dass man sich eine persönliche Meinung nie und nimmer nehmen lässt. Das ist der Erfolg dieses demokratischen Unterschieds, dass es verschiedene Meinungen gibt. Dass sich jeder ganz persönlich zu einer solchen staatstreuen Auffassung entschlossen hat. Und das ist ein Argument nicht gegen Gleichschaltung und Staatspropaganda, sondern für deren Effektivität.